Das ist jetzt ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ich habe mir selber beigebracht, dass ich meine Zukunft durch meine Vergangenheit nicht kaputt machen werde. Ich bin stark geblieben, weil ich tatsächlich eine Mutter habe, die hinter mir steht und so stark ist. Und wenn ich meine Mutter sehe, dass sie für uns quasi so stark war, um uns dann eine bessere Zukunft zu geben, denke ich mir, ich möchte auch stark sein, um den nächsten Generationen eine bessere Zukunft geben. Und ich werde auch weiterhin in der Öffentlichkeit aktiv sein. Ich habe mir auch vorgenommen, nach meinem Fachabi meine eigene Menschenrechtsorganisation zu gründen, um in Shingal was zu schaffen, dass man die Menschen dort unterstützt, um dort anzukommen. Ich will auch, dass man das Shingal wieder aufgebaut wird für die Menschen, die zurückgehen wollen. Und ich glaube, wenn wir hier ihnen keine Zukunft ermöglichen, wird das keiner tun. Denn die Menschen dort haben nichts. Und ich habe das zu meiner Aufgabe gemacht, dass wenn ich jetzt mit der Schule fertig bin, dass ich auf jeden Fall ein paar Projekte habe, die ich nachgehen möchte. Und genau, ja, ich glaube einfach für meine eigene Leute da zu sein, um ihnen was zurückzugeben, was halt keiner tut, weil das niemand wirklich so wahrnimmt, was da gerade so los ist.